Jetzt begrüße ich herzlich Nadine und die ist 17 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Nadine. Ja, wo soll ich anfangen? Irgendwo. Ja, irgendwo. Ja, ich habe mich seit nach einem Jahr mit meinem Freund verlobt, am 18. Januar. Ja. Und deswegen sind wir irgendwo für immer gebunden. Meinst du? Ja, das meine ich nicht nur. Er ist meine große Liebe und ich bin seine große Liebe und wir wollen dann auch so ungefähr in 2-3 Jahren heiraten. Ja. Ja. Jetzt sage ich mal was Provokatives, was dich wahrscheinlich ein bisschen angewendet. Ist das nicht für so eine Aussage noch ein bisschen früh mit 17? Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Du bist absolut von den Socken, was diesen Jungen angeht. Ja. Wie alt ist er? Der ist jetzt 18. Der ist 18 Jahre. Hm? Ihr habt euch kennengelernt, da warst du 16? Ja. Ist es deine erste wirklich große Liebe oder gab es früher schon auch? Es gab schon mal eine. Ja. Und deswegen, also ich hatte eine ganz große Enttäuschung dadurch und doch jetzt glaube ich, ich habe den richtigen gefunden. Das heißt, ich glaube es, ich weiß es. Du meinst, ihr werdet jetzt auf immer verbunden sein? Ja. Ja, das ist es jetzt. Ja. Das ist jetzt so der Mann fürs Leben. Ja. Mit dem wird eine Familie gegründet, mit dem wird es Kinder geben. Ja. Und mit dem wird man alt werden. Ja. Ja. Ja, meine Familie ist auch damit mit einverstanden als Schwiegersohn. Ja. Ja. Also ich finde es ja klasse, wenn euch da so die ganz großen Feelings kommen und ihr wirklich ganz doll und toll füreinander empfindet. Aber ich würde mich ein bisschen noch zurückhalten mit der Hochzeit. Ja, das kommt dann. Also da, ihr verliert ja nichts, wenn ihr noch ein bisschen wartet. Überhaupt nicht. Ja, ja. Das kann doch mit 20 oder mit 22 sein. Ja. Und dann ist es immer noch jung, ne? Ja, trotzdem. Ich will es dir ja gar nicht mies reden. Nur vielleicht nicht so viel Euphorie. Ihr könnt euch ja lieben und alles genießen, aber mit diesen offiziellen Geschichten vielleicht ein bisschen warten. Ja, schon. Trotzdem liebe ich ihn über alles. Du liebst ihn über alles? Ja, beschreib ihn uns, was ihn so umwerfend für dich macht. Er sieht gut aus, hat einen super Charakter, ist total lieb. Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Wie groß ist er? Der ist ungefähr 1,85 groß, hat schöne stahlblaue Augen, dunkelblonde Haare, ja, und viele Muskeln. Ach, viele. Das heißt, auf sowas stehst du? Ja, so und so. Ja. Charakter, wie ist er? Ist er ein eher verschlossener Typ, ein offener Typ? Nee, total offen ist er. Er ist mit natürlich dem kann man über alles sprechen. Ja, und er ist total sensibel? Ja, es geht eigentlich. Es geht so. Das sind so die Vorteile. Gibt es denn irgendetwas, was du, wo du sagen würdest, na, da ist vielleicht doch noch was, da könnte man noch ein bisschen was dran machen? Er wird schnell sauer. Oh. Wann wird er sauer? Wenn ich ihn auf die Palme bringe. Wie bringst du ihn auf die Palme? Ich ärgere ihn einfach. Ja, wie? Was? Ach, ich weiß nicht, so mit Sprüchen oder alles. Also eher klein, wenn irgendwas nicht passt. Eher Kleinkram. Ja. Ja. Auf immer verbunden fühlt sich Nadine. Und natürlich hoffen wir alle, dass es wirklich dann auch so kommen wird. Viel Glück euch beiden. Ja, danke. Tschüss, Nadine. Tschüss. Ciao. Die Inge ist 54. Ja. Hallo. Hallo, Domian. Ja. Ja. Auf immer verbunden. Was fällt dir dazu ein zu dem Thema? Ja, ich bin immer verbunden also mit meinem lieben Freund Helmut. Mit deinem lieben Freund Helmut? Ja. Ja? Mhm. Erzähl mal was über diese Freundschaft. Ja, das ist eine ganz spezielle Freundschaft. Ich bin zwar behindert und ich habe irgendwie mein Leben lang, also habe ich mit meiner Mutter irgendwie zu raufen gehabt und... Ja. Sagst du kurz, was für eine Behinderung du hast, Inge? Was? Welche Behinderung du hast? Ich bin Spastikerin. Ja. Von Geburt auf. Mhm. Ja. Und ja, und da war ich halt immer, also zuerst hat mich meine Großmutter aufgezogen und mit meiner Mutter habe ich eigentlich nicht viel Verbindung gehabt und dann ist halt meine Großmutter gestorben und dann hat irgendwie meine Mutter über mich verfügt. Mhm. Also wollen wir mal so sagen. Ja. Das behinderte Kind kann man nicht allein lassen. Mhm. Also bevormundet auch. Bevormundet, ne? Ja. Mhm. Und ja, und eines Tages habe ich halt dann mich irgendwie freigestrampelt und habe dann einen Zivi. Also der, wo mit mir fortgegangen ist, immer, und das war der Helmut. Der Helmut. Ja. Zivildienstleistender, reines Zeichen. Ja, also vor... Wie alt warst du, als du ihn kennengelernt hast? Ich war 39. 39 und er wahrscheinlich dann so 17, 18, 19? Nein, 22. 22, ja, 17 ist ein bisschen früh, 22, ja. Ja, und wir sind immer noch in Verbindung und er hat eben durch seine aufopfernde Freundschaft. Also sie hat wirklich sehr viel investiert. Sie hat sehr viel gesprochen mit mir, dass ich heute allein in der Wohnung lebe, also dass ich nicht bevormundet werde. Meine Mutter ist inzwischen verstorben. Also der Kontakt kam zustande und hat sich so verdichtet und ist sehr eng geworden durch seine Zivildiensttätigkeit. Und danach, als er fertig war, seid ihr weiter in Kontakt geblieben. Und man kann dann auch sagen, dass eine richtige Freundschaft entstanden ist. Eine ganz tolle Freundschaft. Wir sind bis heute noch in Verbindung. Ja. Er lebt zwar nicht mehr in derselben Stadt wie ich, aber also wenn er nach die Stadt kommt, dann besucht er mich. Und telefoniert er ab und zu? Wir telefonieren jeden Monat einmal. Ja. Ich schreibe ihm viele Briefe. Er antwortet dann also, sagen wir mal, 30 Stunden lang. Aha, ja. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, ne? Kann man so sagen. Es ist eigentlich die Bezugsperson schlechthin. Inge, damals, als ihr euch kennengelernt habt, so groß war der Altersunterschied da ja nun auch nicht. Und du hast dann 17 Jahre. Ja, genau. Und du hast ihn dann sehr schätzen gelernt und hast ihn mögen gelernt, sicher auch. Gab es da mal einen Moment, wo du dich vielleicht auch in ihn hättest verlieben können? Er ist meine große Liebe. Er ist deine große Liebe. Aber ich meine, also, er ist inzwischen verheiratet, also ich möchte auch, also, nicht irgendwie was von ihm haben. Das heißt, ich bin glücklich, dass er glücklich ist. Weil er hat so viel für mich getan, dass ich nur sein Glück möchte. Und er hat eine nette Frau, mit der ich mich auch sehr gut verstehe. Das finde ich sehr rührend, was du sagst. Ich glaube, das ist ein Ausdruck von wirklich ganz, ganz großer Liebe, wenn man dann keine Eifersucht empfindet, obwohl man einen Menschen auch liebt, wenn der andere Mensch sich aber für jemand anderen entschieden hat und man sagt, ich möchte nur, dass er glücklich ist. Ja, toll. Schon, weil ich kann ihm das als Behinderte nicht geben, vielleicht. Also, was er meine, hat eine gesunde Frau und er hat mich nie als Behinderte betrachtet. Hast du ihm deine Liebe damals oder irgendwann auch mal richtig gestanden? Weiß er das? Nein. Das weiß er nicht. Also er weiß es nicht, aber ich glaube, er fühlt es. Als er dann dir erzählt hat, dass er eine Freundin hat und dass er zu heiraten beabsichtigt, gab es da doch vielleicht ein paar Momente, wo es dir wehgetan hat? Oder hast du gedacht, es ist gut, ich möchte, dass es ihm richtig gut geht? Ja, das habe ich schon. Ich habe es als seine Freundin kennengelernt und wie er dann geheiratet hat, also das habe ich nicht zuvor, aber wie er mich dann nochmal besucht hat, dann hat er mir gesagt, dass er inzwischen geheiratet hat. Also warst du bei der Hochzeit nicht dabei? Nein. Er hat bloß gesagt, sie haben ein paar Formen, weil er halt eine Wohnung, also er hätte auch mit ihr zusammenleben können, mögen. Also er war nicht unbedingt der Pflicht darauf, dass sie heiraten, weil ich meine, sie haben sowieso zusammengehört. Ja, ja. Nee, also. Liebe Inge, das hat mich sehr beeindruckt, was du gesagt hast. Und schön, dass du eine solche Verbindung hast. Und die wird ja auf der Ebene vermutlich dann auch halten, eben bis ans Ende eurer Tage, ne? Ja, schon. Also, ich tue heute noch, wenn ich Probleme habe, was mit ihm besprechen. Also, er hat mir da eben den Weg geebnet, dass ich halt allein leben kann und also ich habe schon Leute, die mir helfen und das, aber er kommt dann auf Besuch er ist der Wichtigste, ja. Und ich habe auch vor einiger Zeit mal mit der Claudia, also mit seiner Frau, gesprochen und die hat gesagt, also sie hat schon immer gewusst, dass eigentlich also er für mich eine große Rolle und ich für ihn eine große Rolle spiele. Aber was er für mich ausgetan hat, das hat er nicht einmal seine Frage gesagt. Das ist das Geheimnis. Ja. Liebe Inge, danke, dass du angerufen hast. Alles, alles Gute dir. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss, Inge. Ciao. Hannes, 29. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Kannst du mich verstehen? Sehr gut, ja. Ja, es ist ein bisschen komisch jetzt. Ich sehe dich im Fernsehen. Ja, glaube ich. Ich stelle mir das ja manchmal umgekehrt auch vor, wie das dann so ist, wenn man bei jemandem anruft, den man vielleicht schon sehr lange kennt aus dem Fernsehen und dann plötzlich mit dem verbunden ist. Ne? Ja, das ist schon immer ein bisschen aufregend. Und ihn dann auch sieht im Fernsehen. Ja, skurril. Okay. Also bevor ich zu meiner Geschichte komme, wollte ich noch was zu dem Thema gestern sagen, zu den Telefonterroristen. Ja? Ich habe das mitgekriegt gehabt und musste mir irgendwo die, ja, mir am Kopf gepackt, ja. Es gibt da so viele Möglichkeiten, sich da irgendwo zu wehren gegen. Du hattest zum Beispiel Anrufbeantwortung, das ist eine gute Idee gewesen, ja. Zwangshaltung halte ich eigentlich gar nichts von, weil du musst hinterher beweisen, ob dir das wirklich gewesen ist, wenn das zur Anzeige kommt. Was gibt's denn noch außer der Zwangsschaltung und Telefon? Du kannst zum Beispiel eine Geheimnummer, eine Geheimklingelzeichen verabreden, ja? Mhm. Du lässt es ein- oder zweimal klingeln, dann soll der wieder auflegen und dich nochmal anrufen, zum Beispiel. Oder du kannst, es gibt von der Telekom, ich sag jetzt mal Telekom, ja? Gibt es so ein Gerät, das kostet glaube ich 80 Mark oder was, das gehört dann hinterher aber dir, das nennt sich automatischer Anrufservice. Da kannst du also das Gerät am Apparat anschließen und dann kommt so eine Stimme, die sagt dann dem anderen Teilnehmer, bitte nennen Sie Ihren Namen. Und dann kannst du also entscheiden, ob das Telefongespräch annimmst oder nicht, ja. Das ist irgendwo ein bisschen persönlicher vielleicht als ein Anrufbeantworter. Die meisten kriegen so Hemmungen, ne? Es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, sich abzuschotten und ein bisschen auszusieben. Richtig, ganz genau. Jetzt aber zu heute und zu deinem... Zu meiner Geschichte, genau. Ja. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und bin seit 21, im September 22 Jahre mit meinem besten Freund befreundet, ja? Eine Kindheitsfreundschaft, eine Kindheitsfreundschaft. Mhm. Sandkastenfreundschaft. Ja, fast. Schulfreundschaft, sagen wir mal so. Ja. Das fing an in der Schule und du weißt, du bist auch nicht viel älter als ich. Naja. Aber ja, das waren damals diese Filme Winnetou, ja, mit dieser Blutsbrüderschaft und das haben wir dann auch gemacht gehabt und haben uns geschworen, dass wir also immer und ewig zusammen befreundet sein werden, ja. Und das hat bis heute gehalten, trotz, dass wir mittlerweile fast 500 Kilometer auseinander leben. Wir kommen beide aus dem Ruhrgebiet. Wie sieht denn die Freundschaft so rein alltagsmäßig aus? Wie oft gibt es Kontakt? Wie oft schreibt ihr euch oder seht euch? Schreiben weniger, aber wir rufen, ja mittlerweile ist es nicht mehr ganz so stark, wir rufen uns zweimal im Monat an. Das heißt also einmal rufe ich an, einmal ruft er mich an. Wir besuchen uns mindestens zweimal im Jahr, weil wie gesagt, das ist eine recht weite Entfernung auch. Und redet ihr über alles? Über alles, absolut über alles. Über Frauen, über Probleme, was auch ansteht. Alles. Ja. Ich kann ja also nachts um 4 Uhr aus dem Bett klingeln, ja. Ist das so eine Freundschaft in der Kategorie, wenn man irgendwann in ganz großer Not sein sollte und sei es in, weiß ich, auf einer Weltreise in den Dschungel irgendwo, man hätte die Möglichkeit dort anzurufen und um Hilfe zu bitten, der kommt, der hilft mir, ist das sowas? Würde ich doch sagen, ja, absolut, ja. Weil wir haben viel durchgemacht, ja, und wir haben auch viel unternommen. Und wir sind wirklich damals schon als Kinder und als Jugendliche auch durch dick und dünn gegangen. Und ich wusste immer, ich kann mich darauf verlassen, auf ihn. Und er konnte sich auf mich verlassen. Und wenn er heute ein Problem hätte und ich kann ihm helfen, wenn ich ihm helfen kann, vorausgesetzt, ja, egal was für ein Problem das ist. Würdest du einspringen? Würde ich einspringen. Und ich weiß, dass er das auch machen würde. Habt ihr euch mal... Ich meine, das sind ja so Situationen, die ich jetzt schildern werde, wo es vielleicht heikel werden könnte. Habt ihr euch schon mal in ein und dieselbe Frau verknallt? Ja, das habe ich gerade mit deiner Kollegin besprochen. Wirklich? Ja. Und? Genau, das war der größte Krach, der absolut größte Krach, der wir jemals hatten. Ist ja. Da war ich 21 Jahre alt gewesen und wir waren zusammen in Oberhausen in der Disco. Und da haben wir Mädel gesehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich war damals solo gewesen und er hatte so eine lockere Beziehung gehabt. Und dann habe ich mich wirklich überwunden, das Mädel anzusprechen, weil ich muss dazu sagen, ich bin noch ein bisschen schüchtern, ja. Und dann habe ich das Mädchen angesprochen und wir waren uns auch beide sehr sympathisch gewesen, das Mädchen nur nicht. Und dann habe ich ihr meinen Freund vorgestellt und dann hat sie sich glattweg in meinen Freund verliebt. Und mein Freund ist auch angegangen. Ja. Dann war ich natürlich stinksauer gewesen, ja. Ja. Und dann hat er mit seiner damaligen Beziehung, also das war keine Freundschaft, das war so eigentlich so eine Bettgeschichte eigentlich nur damals, hat er sich mit mal, der hat sich also mit dem Mädel eingelassen. Und dann habe ich ihm gesagt, das finde ich total mies von dir, ja, wir sind geschiedene Leute. Aha, so krass. Ja, habe ich ihm gesagt gehabt, ne, du hast absolut, sage ich, das Mädel, was ich gut finde, hast du mir ausgespannt irgendwo, ne. Und dann ging das 3 Wochen, habe absolut kein Wort miteinander gesprochen, obwohl wir nur ein paar Straßen damals noch weit entfernt wohnen. Dann hat er jemand gesagt gehabt zu dem Mädel wohl, ich mach Schluss, ich will nichts von dir wissen, ja, weil die Freundschaft zu mir wäre ihm wichtiger als so eine Beziehung. Ja, das muss ich ganz, das hat, also ja, Gänsehaut. Hat er gesagt gehabt. Das ist ja Freundschaft. Ja, und dann, er hat eine Frau sausen lassen für dich. Ja, und dann hat er gesagt, pass mal auf, das hat keinen Zweck. Ne? Also Johannes ist mir wichtiger. Aha. Den kenne ich schon so ewig lange. Aha. Und die Freundschaft zu ihm ist mir wirklich wichtiger als... Das hat ihm schon getroffen gehabt, dass ich mit ihm auch nicht gesprochen habe. Aber das hat dich doch wahrscheinlich irre beeindruckt, ne? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ja, das war da für mich das Höchste eigentlich gewesen, ne? So müssen Blutsbrüder auch miteinander umgehen. Ja, denke ich mir auch. So. Nur jetzt, wie gesagt, jetzt wohnen wir ziemlich weit auseinander. Und aber die Freundschaft wird mit Sicherheit noch lange bestehen. Will ich auch hoffen, ne? Ja. Tolle Sache. Das ist wie mein Thema auf immer und ewig. Schön, dass du es uns erzählt hast. Ja? Tschüss, Hannes. Okay, danke, ciao. Tschüss. Mann, Brigitte, 52. Hallo. Brigitte. Ja, hallo Jürgen. Du hörst mich. Guten Morgen. Ja, ich bin 52 Jahre alt und meine ewige Verbundenheit bezieht sich diesmal nicht auf Menschen, sondern auf meine Heimatstadt. Auf deine Heimatstadt? Welche da wäre? Welche da wäre im Zentrum Deutschlands in Hessen. Ich sag's einfach mal, es ist Bad Nauheim. Bad Nauheim. Können wir so einfach mal sagen. Kann ich einfach so sagen. Du bist auch immer verbunden mit Bad Nauheim. Ich bin also in Bad Nauheim geboren, bin mit Bad Nauheim nach dem Krieg groß geworden. Ja. Und fühle mich deshalb, also ich sehr, sehr dieser Stadt verbunden. Nun gibt es den einen oder anderen von uns allen, die jetzt zuschauen und zuhören, die noch nie in Bad Nauheim waren. Ich schließe mich da ein. Was ist so toll und besonders in Bad Nauheim? Na, vor allen Dingen, dass es meine Heimatstadt ist. Gut, das akzeptieren wir. Und was darüber hinaus? Was darüber hinaus ist, weiß ich nicht. Ja. Es ist einfach gefühlsmäßig. Ich war also mal für 2 Jahre von Bad Nauheim entfernt, allerdings nur 3 Kilometer. Und ich hatte Heimweh. Ja. Du kennst wahrscheinlich jede Ecke, du kennst jede Kneipe, du kennst jeden Bäcker und alles Mögliche. Ja, genau sowas. Ja. Und es ist auch nicht so, dass ich menschlich vereinsamt wäre. Mhm. Ich habe meine Kinder, mit denen ich in sehr enger Verbundenheit bin. Mhm. Aber Bad Nauheim steht noch darüber. Nee, das nicht. Nein, so möchte ich nicht sagen. Es ist auf einer anderen Ebene. Ja, ach, mein Gott, das können dann nun wirklich 80% wahrscheinlich aller Leute nachvollziehen, die auch so ein inniges Heimatgefühl haben an ihre Region, an die Stadt oder an eine Landschaft oder was hier. Uns Kölner brauchst du das nicht zu erzählen. Wir lieben ja unsere Stadt hier auch heiß und innig. Ja, nee, weißt du, Jürgen, früher, als ich noch jung war, konnte ich das nie so nachvollziehen. Zum Beispiel Flüchtlinge, die kamen aus dem Deutschland und so weiter. Dass sie so sehr an ihrer Heimat hingen. Mhm. Ich habe immer gedacht, Mensch, die haben ihre Familie mitgebracht. Mhm. Und was haben sie denn verloren? Weißt aber du, jetzt? Das fällt mir was an, wo du das sagst. Das hat ich komme auch aus einer Flüchtlingsfamilie. Ja. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, bis heute, dass er, die Eltern leben jetzt in Gummersbach, das ist so ein etwas kleinerer Ort hier in der Nähe von Köln, dass er nie wieder ein Heimatgefühl hat entwickeln können. Ja. Er hat sich da eingelebt, natürlich in all den Jahren, aber Heimat ist das nicht. Ja. Heimat ist Preußen, wo er herkommt. Das ist seine Heimat. Ja, und das kann man vielleicht auch erst, wenn man älter ist, nachvollziehen. Mhm. Man hat da so tiefe Wurzeln, die man einfach nicht mitnehmen kann. Ja, ja. Und ich möchte also nie weg von hier. Ja. Wenn du, das kommt ja sicher auch schon mal vor, dass du in Urlaub fährst. Ja, das ist okay. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn du dann wieder mit der Bahn oder wie immer auch in die Stadt einfährst? Eine Riesenfreude. Dann schlägt ich sehe Leute wieder, die ich kenne und ich sehe den Kirchturm wieder, den ich kenne. Und also ich fühle mich hier wirklich so tief verwurzelt und verbunden. Wie groß ist, und auch so verlässlich verbunden, wie es, glaube ich, mit keinem Menschen sein könnte. Wie groß ist Bad Nauheim? 25.000 Einwohner. Also ein wirklich kleiner Ort dann auch, ne? Ja, Kleinstadt. Grüßen wir an dieser Stelle von Herzen alle Bad Nauheimer. Ne, da werden wir, hoffe ich, auch einige Leute im Publikum haben, die dort leben. Hoffe ich mal. Danke für deinen Anruf, Brigitte. Ja, okay. Alles Gute in Bad Nauheim. Tschüss. Ciao. Daniela. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. 19 Jahre alt. Ja, hallo. Liebst du deine Heimatstadt auch so heiß und innig? Nee, irgendwie nicht. Ich habe nicht so eine Heimatstadt wie die Frau hier vor mir. Aber es ist echt eine süße Geschichte gewesen. Also ich fühle mich verbunden meinem Freund gegenüber. Mhm. Weil das ist ganz komisch gewesen. Ich habe letztes Jahr im Mai, irgendwann muss es gewesen sein, habe ich irgendeine Talksendung gesehen gehabt. Mhm. Und da ging es um Aberglaube und da war eine Frau und die hat gesagt, sie würde sich alles bestellen, was sie sich wünschen würde, ja, im Kosmos. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Sie hat gesagt, ja, Geld bestellt sie sich, alles, was sie will und alles in der Lieferfrist. Also sie formuliert die Wünsche in Gedanken und irgendwann kommt sie. Nee, die schreibt sie sich auf. Ach, die schreibt sie sich sogar auf. Ja, ja. Und schickt sie dann mit einer Rakete ins Weltall. Nö, sie schickt sie in ihren Gedanken dann ins Weltall. Das verstehe ich schon. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich war so in so einem Tiefpunkt, habe ich gedacht, das mache ich auch. Mhm. Und dann habe ich mir aufgeschrieben und habe echt gut überlegt, wie mein Traummann denn sein muss. Wie? Wie? Ja. Also erstmal ein bisschen so exotisch, erotisch, bisschen also, wie soll ich sagen, kinderlieb, treu, freundlich. All die guten Eigenschaften, die ein Mensch so haben kann. Mhm. Und ich meine, okay, ich habe auch draufgeschrieben, es soll ein bisschen so, schon so, wie soll man sagen, so bisschen energisch sein, ja, weil, also so ein bisschen schon streitsüchtig, weil ich weiß nicht, ich streite schon gern mit meinem Freund. Das hast du alles aufgeschrieben? Das waren 10 Punkte. Auf einen profanen weißen Zettel? Nur auf eine Postkarte war das. Postkarte. Und dann? Und dann habe ich mir drunter auch hingeschrieben, ja, innerhalb von 4 Wochen will ich, dass das geliefert wird, mehr oder weniger. Mhm. Und die Zeit verstrich halt so und ich habe schon gar nicht mehr so richtig dran gedacht. Stopp, und was hast du mit der Postkarte gemacht? Die habe ich einfach aufbewahrt. Die lag irgendwo im Gerümpel? Die lag im Gerümpel und deswegen habe ich auch vorhin nicht gefunden, weil ich bin mittlerweile auch umgezogen. Ja. Die muss zwar noch irgendwo existieren, aber... Okay, die lag dann irgendwo unterm Sofa, viele Wochen und dann? Und dann bin ich an dem letzten Tag der 4 Wochen, und das ist mir erst danach aufgefallen, bin ich zu meiner Freundin gefahren und wir waren beide total mies drauf und sind dann rausgegangen, haben ein paar Leute kennengelernt und sind dann da ins Gemeindehaus, so ein kleiner Ort gewesen, also und wir warten da und sitzen, reden mit den Leuten und es kommt ein Typ und ich konnte ihn gar nicht erkennen, weil es war zu dunkel einfach, aber er hatte ein oranges T-Shirt an, da habe ich mir gedacht, wie kann man nur so dumm sein? Und lass mich raten, er sah exotisch aus. Ja, also er ist muskulös und so, also... Aber es war mir nur dieses T-Shirt in Erinnerung, weil wer zieht im Sommer so ein T-Shirt an, wo sie Fliegen dann in der Sonne an das T-Shirt kleben und so. Und am nächsten Tag war ich dann in der S-Bahn, hab gedacht, das ist doch derselbe wieder. Und dann habe ich ihn einfach angequatscht und habe ich ihm auch gleich gesagt, dass mit dem T-Shirt, dass ich das nicht verstehe und so. Und wir haben uns echt sofort so gut verstanden, hab ich gedacht, den kann ich jetzt nicht gehen lassen und schon mitnehmen und er kannte ja meine Freundin nicht. Und das war auch der totale Zufall, dass wir uns überhaupt getroffen haben, weil ich hatte früher aus, er hatte sich überlegt, doch mit der S-Bahn zu fahren. Ich habe mich beeilt, auf die S-Bahn überhaupt zu kommen. Also ganz viele Zusammenwirken von Zufällen. Ganz genau. Und daraus ist jetzt eine Liebe entstanden. Ja, die größte Liebe, die es bisher in deinem Leben gab. Ja. Und das mittels einer kleinen Postkarte. Ja. Was hast du eigentlich als Anschrift draufgeschrieben auf die Postkarte? Ich habe einfach nur an den Kosmos. An den Kosmos. Und dann Doppelpunkt und ich wünsche mir einen Mann, Strich, All ihr anderen, das ist jetzt der Tipp der Nacht, eine Postkarte, Anschrift an den Kosmos und dann alles draufschreiben, was man gerne haben möchte. Mein und dann Absender, aber wutsch, nicht vergessen. Weg mit dem Ding, absenden, nicht vergessen, ganz wichtig. Mit Telefonnummer vielleicht auch, man weiß ja nie. Ja, wer weiß ja nicht. Und dann weg mit dem Ding unter Sofa. Ganz und dann einfach abwarten. Und dann abwarten. Und irgendwann in der U-Bahn oder im Gemeindehaus oder so, da passiert es dann. Da passiert es dann, aber echt, das ist echt total komisch. Und er ist sogar kinderlieb. Ja, das er ist total der beste Mensch der ganzen Welt. Und man kann sich mit ihm auch streiten. Ja, man kann sich auch mit ihm streiten, aber ich weiß nicht, er liebt mich eben total abgöttisch und das ist auch das, was ich wollte. Wir können streiten und uns im gleichen Moment wieder umarmen. Und also auch immer verbunden, im Moment hast du den Eindruck. Ja. Denkt ihr auch schon, wie wir es gerade gehört haben, an Traumhochzeit? Nein, bitte nicht. Nein, noch nicht. Nein, also nicht so jedenfalls. Also wir haben ein paar Pläne, aber das ist erst, wenn die finanziellen Möglichkeiten uns das auch erlauben. Ja. Er macht jetzt erst seine Lehre noch fertig. Also mein Vorschlag wäre, du bist jetzt 19, wie alt ist er? Er ist noch 18. Ja, er ist noch 18. Wenn ihr beide so 25, 26 seid, dann wird geheiratet. Wenn es bis dahin immer noch die Wahnsinnsliebe ist, dann ist es okay. Okay. Und dann unterhalten wir uns wieder hier, okay? Alles klar, Domian. Tschüss, ciao. Jetzt haben wir 1 Uhr und 30 Minuten gleich. 30 Sekunden fehlen noch. Kleine Musikpause. Also meine Technikerin im Hintergrund, die Annette Bastian, hatte gerade noch den Vorschlag, man sollte die Postkarte an den Kosmos vielleicht doch nicht zu Hause liegen lassen, sondern ihn einwerfen. Vielleicht sind die Chancen dann noch besser, wer weiß. Ne? Also man könnte ihn in den Briefkasten werfen. So ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, Telefonnummer 0130 2911, Faxnummer 0130 1151 22 und unser Thema heute Nacht heißt Auf immer verbunden und ich frage euch, mit wem fühlt ihr euch auf immer verbunden oder mit was? Wir hatten ja gerade Bad Nauheim, also auch mit was fühlt ihr euch auf immer verbunden? Das kann ja was Positives sein, was Negatives, wo man in freudige Erregung kommt, wenn man daran denkt, oder halt auch, dass es traurige Erinnerungen sind. 0130 2911. Weiter geht's mit Brigitte und die ist 53 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo. Schön, dass es deine Sendung gibt. Danke. Ich bin da im Januar drauf gestoßen, als ich sehr schwer krank war und dann nachts nicht schlafen konnte. Und irgendwann habe ich dann mal geschaltet und fand das also ganz super. Vielen Dank. Meine Geschichte ist also folgendes, ich bin total erstmal happy. Ich habe nach 8 Jahren heute mit meinem Sohn 2 Stunden telefoniert. Nach 8 Jahren? Nach 8 Jahren. Ihr habt 8 Jahre überhaupt keinen Kontakt kein mehr? Kein Kontakt. Warum nicht? Das heißt, also ich bin aus der ehemaligen ICDR nach Bayern gezogen. Mhm. Nach 28-jähriger Ehe habe ich als bin aus der Familie ausgebrochen. Mhm. Bist du nach der Wende umgezogen? Ja, genau. Mhm. Aber das war, also, ja, gleich 1990 bin ich also ab und weg und mein Mann war Alkoholiker und ich, das ging einfach nicht. Wir sind nur zusammengeblieben, der Kinder wegen, wir hatten 8 Kinder. Und da sah ich irgendwo eine Chance, neu anzufangen und jetzt also los. Mhm. Es hat mit allen Kindern Probleme gegeben, die das alle nicht verstanden haben, weil wir unsere innerehelichen Probleme nie irgendwo in der Familie breitgetreten haben. Also die fielen aus allen Wolken. Die fielen aus allen Wolken. Das kam so, nee, das gibt's überhaupt nicht und haben mich also absolut nicht verstanden. Im Nachhinein haben alle Kinder dann mich angerufen oder dann mit mir gesprochen oder sind gekommen und so. Aber der eine Sohn, der den gleichen Beruf hat, Krankenpfleger, ich bin Krankenschwester, hat also gesagt, nee, mit meiner Mutter will ich also absolut nichts mehr zu tun haben. Und mein geschiedener Mann hat dann einen Schlaganfall gehabt und. Ich habe dann ihn benachrichtigt und geschrieben, also Vater hat den Schlaganfall und bitte kümmere dich um deinen Vater. Ja. Es war halt nicht so, dass ich ihm irgendwas Schlechtes wollte, sondern einfach nur, dass auch die Kinder eine gewisse Verantwortung für den Vater übernehmen sollten. So, dann hat er sich dann aber nie wieder bei dir gemeldet. Aufgrund dessen hat er sich nie bei mir gemeldet. Und du hast dich bei ihm auch nicht gemeldet, ne? Mein Stolz hat es einfach nicht zugelassen. Mhm. Nun ist aber noch eine Verbindung zu meiner Mutter, die im Pflegeheim im Harz lebt und auch sehr krank ist und im Moment also auch nicht mehr ans Telefon kann. Mhm. Und jetzt war das Problem, also Mutti mit ans Telefon wie? Also habe ich heute mein Handy gekriegt, schicke das meiner Mutti, aber wie das nun alles machen. Mhm. Und da fiel mir mein Sohn Peter ein und ich denke, das ist doch die Gelegenheit, weil er von seiner Oma also viel gehalten hat, jetzt ruf einfach mal Peter an. Und du hast es getan? Ihm. Ich habe es getan. Und was sagt er, als du sagtest hier, was hast du gesagt, hier ist Mutti? Oder ich habe nur gesagt, also Peter, hör zu, es geht um unsere Oma und die braucht unsere Hilfe und ich möchte, dass du das tust. Ich möchte, dass du das tust. Mhm. Also, dass du dich jetzt um das Handy und so kommst. Ich bringe das dann und dann hoch und ich möchte, dass du Oma das genau erklärst, weil du dich damit besser auskennst. Und dergleichen. Also, was da als. Ja, hat er sich gefreut, oder? Das war so super. Mutti hat er gesagt, ich mache das sofort. Mhm. Also, ich hatte das Gefühl, als ob er darauf gewartet hat, dass ich irgendwie Kontakt mit ihm aufnehme. Brigitte, jetzt muss ich dich wirklich fragen, bei allem Stolz, wie hast du das als Mutter ausgehalten, 8 Jahre dich bei deinem Sohn nicht zu melden? Ich weiß es nicht, es hat sehr weh getan. Hast du nicht pausenlos dran gedacht? Ja. Was ist denn mit den anderen Kindern eigentlich gewesen? Wir haben Kontakt mit den anderen Kindern. Ich habe also zum Beispiel einen Sohn aus Kuba unter ganz mysteriösen Umständen rausgeholt. Mhm. Unter ganz schwierigen Bedingungen. Mhm. Ich habe alles für ihn getan, aber das war einfach sehr stolz. Mhm. Ich habe ihm damals durch die Prüfung durchgeholfen. Das war sehr, sehr schwierig. Hast du jetzt den Eindruck, dass das Eis nun gebrochen ist und ihr beide wieder einen normalen Kontakt haben werdet demnächst? Ja. Lebt er weit von dir entfernt? Er wohnt jetzt in Berlin und ich wohne im Oberbayern. Na gut, also. Es ist schon sehr, sehr weit. Es ist weit, aber der Harz ist jetzt also unsere Verbindung, wo meine Mutter lebt. Habt ihr ein Treffen schon ausgemacht, wenn ihr euch mal sehen werdet? Sicherlich nicht, nein. Warum also ich fahre am Freitag nach Blankenburg, um das Handy zu meiner Mutter zu bringen. Und er fährt am Sonntag, um meiner Mutter das zu erklären, damit ich mit ihr telefonieren kann. Und ich denke mal, dass das jetzt der Weg ist, um an ihn auch heranzukommen. Weil er ist auch sehr, sehr stolz. Und ist schon eine komplizierte Geschichte wahrscheinlich, die da noch hintersteckt, hinter all dem, was du jetzt nur angedeutet hast, wenn so etwas dann solche Folgen hat. Schön wäre es natürlich, wenn ihr jetzt dann wirklich auf immer verbunden wärt und dass die Krise nun vorbei ist. Ne? Ja, ich meine, wir hatten im Prinzip ja gar keine Krise. Ja, wir acht Jahre Sendepause. Es hat bittere Tränen in meinen Augen gegeben und in meinem Herzen vor allen Dingen, weil ich konnte das nie verwinden. Und er hat gesagt, er hat auch den Stolz gehabt, nein, ich muss mir das nicht antun. Ich muss nicht mit meiner Mutter reden, wenn sie was von mir will. Ich glaube, euch beiden würde recht gut tun, ein bisschen weniger Stolz. Da bricht man sich keinen ab. Genau. Aber heute bin ich halt happy. Heute ist es nun, endlich hat es geklappt. Und endlich hat es geklappt. Euch beiden für die Zukunft. Viel Glück, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Brigitte, ciao. Tschüss. Tschüss. Adil, 31. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hi. Hi. Leg los, auf immer verbunden. Ja, ich bin Marokkaner. Ja. Ja, ich bin seit 10 Jahren in Deutschland. Mhm. Ja, und dann, ich bin tief im Herzen Marokkaner. Ja. Und ich vermisse sehr viel mein Land. Ja. Ja, und meine Eltern. Also, was gerade Bad Nauheim war, ist für dich Marokko. Oder genauer gesagt, wahrscheinlich dein Ort oder dein Dorf, woher du kommst. Ja, Casablanca. Casablanca, aus der Stadt. Ja, ist eine schöne Stadt. Ja. Ja, erst einmal, ich würde mich entschuldigen, das kenne ich nicht so viel Deutsch. Ach, wir verstehen dich schon. Ja. Wird schon werden. Ja. Du hast große Sehnsucht nach Casablanca. Ja, das habe ich meine Frau da kennengelernt. Vor 2 Jahren, und dann wir sind geheiratet und dann, wir sind hier nach Deutschland gekommen. Werdet ihr wahrscheinlich immer in Deutschland leben? Ja. Ist das so geplant? Ja. Wie oft fährst du in deine Heimat? Ja, jedes 3 Jahre einmal oder so. Ach, so selten? Ja, so selten. Warum so selten? Hat das finanzielle Gründe? Nee, da hat keine finanzielle Gründe, da ist nur so, dass meine Frau fährt nicht gerne nach Marokko. Warum? Mag sie das Land nicht? Nee, gefällt ihr nicht. Ach. Casablanca findet sie furchtbar, meine Frau. Wirklich? Ja. Aber du hast doch dann auch Familie und Verwandte noch wahrscheinlich da. Ja, ich habe Familie, Bruder, Schwester, ist alles da. Und du könntest doch dann auch ab und zu mal alleine hinfahren. Ja, habe ich schon mal gemacht, aber ohne meine Kinder, da mache ich nicht gerne. Mhm. Adil, du hast irgendwie ein Gerät eingeschaltet, einen Fernseher oder Radio im Hintergrund. Ja, meine Frau hat den Fernseher. Bitte ganz leise, sonst können wir uns nicht unterhalten. Adil, du, was vermisst du hier in Deutschland? Wenn du hier so lebst, und was denkst du, was wäre in deiner Heimat schöner, oder was ist in deiner Heimat schön? Ja, das ist zum Beispiel, wir haben einen Zusammenhalt, eine Familie, das gibt nicht hier in Deutschland, weil hier in Deutschland ist es alles Material. Ja. Ja, zum Beispiel in Marokko, wenn wir essen, wir werden essen vor 3 Stunden am Tisch, wir werden viel erzählt. Hier geht das zack, zack, ne? Ja. Hier ist 10 Minuten, alles vorbei. Ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Ja, ich bin ein Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter, ja. Ja, aber zurzeit bin ich arbeitslos. Ja. Ist schwer zu finden an Arbeit und so. Sag noch ein anderes Beispiel. Was dir besser in Marokko gefällt als in Deutschland? Wonach du dich sehnst, wonach du Heimweh hast? Heimweh, kennst du das Wort? Ja. Also Sehnsucht. Ja. Also du sagtest gerade, dass es einen größeren Zusammenhalt gibt in Marokko, so die Familie. Was hast du noch so sehr in Erinnerung aus deiner Heimat, was dir sehr gut gefällt? Das Wetter wahrscheinlich, ne? Ja, das ist, wie soll ich das sagen, in Deutsch, in Englisch ist homesick. Ja. homesick in Englisch heißt das. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Ja, das weiß ich das nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja. Wenn du geplant hast, ja, oder wenn ihr plant, demnächst immer in Deutschland, was heißt demnächst, also in Deutschland zu leben, zu bleiben. Na, habe ich nicht geplant, aber ich will gerne zurück nach Marokko. Ach, das ist schon doch deine Sehnsucht. Ja, aber ja, meine Frau will nie dahin nach Marokko und das kann ich nicht mit zwei Kindern hier in Deutschland. Ich muss hier bleiben. Hm. Ich bin wie gezwungen hier zu bleiben. Ist das traurig für dich, diese Aussicht? Ja, ja, das schon. Sehr traurig. Wann aber mache ich gerne für meine Kinder. Machst du gerne. Wann ist die nächste Reise geplant nach Marokko? Ja, dieser August. Dieses August? Ja. Das ist aber eine tolle Sache dann, was? Ja, wir fahren alle vier. Ich, ja, meine Frau und meine Töchter nach Marokko. Und wie lange bleibt ihr? Schätze ich mal, 3 Wochen, oh, oder 4 Wochen. Also eine schöne Reise dann, eine längere, ja, Reise. Ja. Viel, viel Spaß in Marokko. Okay. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. Ciao. So. Wen haben wir jetzt? Tolle Name heute. Harlem 18, hallo. Hi. Hi. Hi. Ein Mann? Ein Mann. Was ist das für ein Name? Harlem? Das ist der Name, New York, ja. Ja, nee, wie kommt das? Heißt du wirklich so? Also eigentlich wird es anders geschrieben, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn man mich so nennt, wie ich geschrieben werde, dann ist nicht so toll. Ist es denn, ist das ein Spitzname oder ist es dein richtiger, nee, Name? Nee, es wird so ausgesprochen. Geschrieben wird es eigentlich Harlem, wo der so Vorredner aus Marokko kam, der Name ist arabisch, ne? Ja. Den habe ich von meinem Vater bekommen, aber es wird auf Deutsch ausgesprochen Harlem. Harlem. Und deshalb, ich bin es so gewohnt, ich kann es nicht leiden, wenn mich jemand Harlem nennt. Dann ist gut, Ende. Ich werde nie Harlem zu dir sagen. Dankeschön. Sondern immer Harlem. Genau. Ja, mein immer. Thema. Auf immer verbunden. Auf immer verbunden. Ja. Und zwar ganz, ganz eklig irgendwie. Ich habe eine Beziehung gehabt, in Anführungsstrichen eine Beziehung, mit Mädchen. Mhm. Die hatte neben mir noch zwei andere. Mhm. Also, und hat dann ihre Sache irgendwie... Ohne, dass du es wusstest? Ja doch, ich wusste das. Ach, du wusstest also indirekt. Nicht. Es war immer die Rede, mit dem mache ich Schluss, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, dann bist du, mhm, an der Reihe, etc., etc. Ne? Und ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben sowas von in eine Frau verknallt wie bei diese Frau. Mhm. Also ich wäre für sie, hätte ich alles gemacht. Ich wäre aus dem Fenster gesprungen, ist egal. Also ich hätte alles für sie gemacht. Und, mhm, ausgerechnet diese Frau bricht mir das Herz, wirklich bricht sie mir. Sie hat, war dann mit dem anderen Jungen, der auch noch ein Freund von mir war, mhm, und das ganz kompliziert. Ich habe ihm das dann gesagt, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich was, oder zumindest, dass ich was von ihr wollte. Mhm. Er hat mir irgendwie eine ganz korrekte Antwort gegeben, womit ich nicht gerechnet habe. Er, mhm, meinte irgendwie zu mir, dafür kannst du nichts, wenn deine Hormone durchdrehen, außerdem gehören da zwei zu. Was ich ihm allerdings nicht gesagt habe, war, dass ich schon was mit ihr hatte. Ich, mhm, habe ihm nur gesagt, dass ich in sie verknallt war. Mhm. Dann habe ich ihm gesagt, gut, will ich Abstand halten, meint er, brauchst du nicht und so. Ja. Naja, dann ging das so weiter und dann hat sie ihn angelogen, dann hat sie mich angelogen und dann ging das hin und her und ich glaube, das wollte sie noch nicht mal. Das war, mhm, ja das Traurige an der ganzen Geschichte. Aber es gab da noch einen Dritten. Es gab da noch einen Dritten, mhm, und mit dem hat sie zusammen gewohnt. Also, ja, der Dritte, der ist eigentlich ein ganz korrekter. Mhm. Wusstest du denn, dass der Dritte, dass da auch schon was läuft? Ja, die waren ja vorher, die waren als erstes zusammen. Oh, ja, ja. Die waren, ja, ist ein bisschen kompliziert. Ja. Also die waren als erstes zusammen, sind zusammen in eine Wohnung gezogen, uh-huh, und zwei Türen weiter wohnt der Freund von mir. Auf, uh-huh, der gleichen Etage, im gleichen Haus. Uh-huh. Hat sie sich in den verknallt. Ja. Na? Jetzt muss ich nochmal fragen, hat sie denn bei dir mit ganz offenen Karten gespielt? Das habe ich nicht verstanden, nee, gerade. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Sie hat dir das Herz gebrochen, weil sie ein übles Spiel gespielt, genau, hat. Genau das. Ja. Genau das. Wie lange dauerte denn dieses Spielchen? 3 Monate, 2, 2,5, mhm, Monate. Und hat sie versucht, euch Jungs gegeneinander irgendwie auszuspielen, also oder zu lavieren? Es kam ein bisschen so raus. Es kam ein bisschen so, also es hat so ausgesehen, ne? Mhm. Irgendwann ist es eskaliert. Irgendwann ist es eskaliert. Und dann hast du gesagt, ich kann nicht mehr. Jetzt. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, was für mich sowieso irgendwie... Ja, das Schlimme ist, ich habe schon mal gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann irgendwie 2 Wochen, mhm, später klingelt bei mir das Telefon. Und dann ist sie dran, ja, hey, ich muss mit dir reden und so, mhm, weißt du? Mhm. Und dann habe ich mich natürlich weichklopfen lassen, ganz klar. Mhm. Sowas geht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber du hast dann am Ende ganz klar rausbekommen, wo der Hase langläuft, genau, dass da das eben so viele Sachen ja. noch im Feuer liegen bei ihr. Ja, pass auf, ich gebe dir nur ein ganz kurzes Beispiel. Tatsache, mhm, ist, ich habe ihr das gesagt und so, ist durch das Thema. 2 Wochen später ruft sie bei mir an, sagt zu mir, hey, ich muss mit dir reden und bla. Dann habe ich mich mit ihr getroffen, sagt sie zu mir, ja, und verzeih mir und ich mache das alles gut und tut mir leid, mhm, und hat echt... Mir hat das echt wehgetan, so, weißt, mhm, du? Ja, und dann meinte ich, alles klar, ich gebe dir noch eine einzige Chance, die Chance, die du haben möchtest, ja, unter einer Bedingung. Wenn ich ein einziges Mal sehe, dass du nicht dahinter stehst, hinter dem, was du sagst, mhm, ist der Ofen aus. Mhm. Dann habe ich keine Lust mehr und dann ist durch das Thema auch, also egal wie hart das für mich war. Ja. Ja, an dem Abend, als ich das dann so mit ihr geklärt hatte, ist sie dann angeblich zu ihrer Freundin gefahren. Mhm. Ja, und am nächsten Tag war ich mit ihr verabredet, mhm, um 5 und dann habe ich gewartet bis 6, bis 7, bis 8, ging ja bei mir das Telefon, mhm, war dieser besagte Freund von ihr dran, also der andere, mhm, einer von den anderen beiden, mhm, und der meinte dann, ja, hey, kannst du mir einen Pulli wiederbringen und so, und ich meinte, ja, klar, weißt du, wo sie denn ist und so, also ich wollte nicht so gerne Namen, denn mhm, das ist ein bisschen schwierig, mhm, und dann meinte er, ja, die ist nebenan und duscht, und ich sag, ja, korrekt, wie kommt das denn, sagt er, ja, die ist nebenan und duscht, und ich so, naja, alles klar, bin hingefahren, habe ihn den Pulli gebracht, mhm, und habe ihn dann nochmal gefragt, also er ist einer, er prahlt immer ein bisschen, mhm, und dann habe ich ihn gesehen, übersät mit frischen Knutschflecken und so, und dann meine ich zu ihm, ja, was denn los, sagt er, oh, ich bin kaputt, ich sag, wieso bist du kaputt, sagt er, oh, ich bin kaputt, ich sag, aha, du bist kaputt, so, letzte Nacht stand sie vor der Tür mit einer Rose in der Hand, die ich ihr einfach vorher geschenkt habe. Ei, hey. In der Tür und mit der Rose in der Hand. Und ein paar Stunden vorher hatte sie dir quasi die Liebe versprochen. Ja, also, genau das. Allen, ja, diese Frau ist es nicht wert, dass sie dir dein Herz gebrochen hat oder ja, bricht oder dass sie auf immer da schlimme Verletzungen bei dir hinterlässt. Mhm. Nee, auf ewig verbunden meinte ich eigentlich nur, weil heute ist es so, das ist jetzt wirklich schon über ein halbes Jahr her. Mhm. Und heute ist es so, wenn ich da in der Nähe bin und ich sehe jemanden, der ihr ähnlich sieht, mhm, da fängt mein Herz an zu rasen wie nichts Gutes. Obwohl ich sonst nicht weiter an sie denke. Und ich habe auch irgendwie, mhm, ich habe eigentlich mehr eine Abscheu. Ja, da ist die ganze Sache noch nicht verarbeitet. Ja, ne? Doch, für mich ist sie eigentlich verarbeitet. Ja, nur ich weiß nicht, wenn ich sie sehe oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ich sie treffen, mhm, würde. Ich wüsste, mhm, nicht, was ich sagen soll. Ich wäre weg vom Fenster, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall liebst du sie nicht mehr. Nee. Gut. Nee. So muss es auch sein. Harlem. Ich bedanke mich bei dir. Alles Gute, tschüss. Alles klar, ciao. Von Harlem jetzt zu Heidi, 32, hallo. Hallo, Dominan. Achso, entschuldige. Macht nichts, ich bin's ja gewohnt. Meine Liebe, sprich. Ja, also ich wollte auch einmal meine Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin jetzt 32 Jahre und hatte mit 19 das erste Mal eine große Liebe. Mhm. Oder meine große Liebe, meine einzige und große Liebe. Und das war auch die Liebe auf den ersten Blick. Und ja, das war ein Engländer, der damals stationiert war in Hannover, mhm, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Zurzeit, also jetzt wohne ich gerade in Hamburg. Und habe leider diese Beziehung nach 2 Jahren abgebrochen, weil das war halt häufig eine Wochenendbeziehung und er war nicht immer für mich da, wenn ich ihn gebraucht hatte. Mhm. Und den war natürlich. Also du hast die Beziehung abgebrochen, obwohl du ihn noch liebst, aber du warst unzufrieden in der richtig, Beziehung. Ich war nicht ganz glücklich, weil er halt nie bei mir war und dann war leider auch noch so ein kleiner Grund dabei, dass ein Freund von einer Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, zu dem Zeitpunkt halt schon interessiert war an mir, mhm, und der war fast jeden Tag bei uns in der Wohnung, mhm, und irgendwann habe ich dadurch leider mich so ein bisschen verleiten lassen und habe mit meinem, mhm, damaligen Freund Schluss gemacht. Und nun war es aber so, dass ich nach 2-3 Jahre war die Beziehung vorbei und ich konnte ihn eigentlich grundsätzlich nie ganz vergessen, mhm, bis heute auch nicht, mhm, und ich habe ihn vor circa 3 Jahren habe ich ihn suchen lassen. Mhm. Und zwar über alle möglichen Behörden, weil er ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Und mhm, seit den letzten 4-5 Jahren habe ich eigentlich nur an ihn gedacht. Also ja, ich konnte ihn gar nicht vergessen. Das war, ja, irgendwie unmöglich. Und hast du ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden, ja. Mhm. Also ich habe ihn über das britische Konsulat, die haben mir Auskünfte gegeben, und gab es Kontakt? Ich ihn noch wenden kann. Weil da hieß es, ja, wir sind der Schweigepflicht unterlegen und die wollten mir die Adresse nicht rausgeben, was ich auch verstehen konnte. So, und dann habe ich über x Möglichkeiten es versucht und dann hat mir der internationale Sozialdienst geholfen. Mhm. So, und dann hattest du ihn irgendwann. Gab es Kontakt? Wie bitte? Gab es Kontakt dann? Ja, es gab Kontakt. Mhm. Und zwar hat er mich dann direkt angerufen, ihm ist die Nummer von mir durchgegeben worden. Ja. Und er hat mich dann angerufen. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass das geklappt hat, mhm, weil damit habe ich niemals gerechnet. Also über was habt ihr dann gesprochen? Wie bitte? Über was habt ihr gesprochen? Ja, wir haben also eigentlich nur über unsere Vergangenheit, über unsere, mhm, Liebe gesprochen. Ist daraus jetzt nochmal was Neues erwachsen? Richtig, daraus ist nämlich was ganz Intensives wieder geworden. Aha. Wir haben uns dann so 2-3 Monate daraufhin haben wir uns getroffen. Aha. Und wir haben uns zweimal getroffen und beim zweiten Mal war das wie, als wäre überhaupt keine Zeit verstrichen. Mhm. Und wir haben ja nun 11, 12 Jahre waren ja dazwischen, wo wir gar keinen Kontakt hatten. Und es war wieder Liebe auf den ersten Blick. Also, wo lebt er? Bitte? Wo lebt er? Er lebt immer noch dort in der Nähe. Also er ist gar nicht dort. Er war für ein paar Jahre war er in England und war in Irland irgendwie stationiert und hat dann aber hier in Deutschland geheiratet. Ach du je, er ist jetzt auch noch verheiratet. Er ist verheiratet mit einer deutschen Frau und hat zwei kleine Kinder und ist seit 9 Jahren aber verheiratet. Und seine Frau wusste aber von Anfang an, dass es mich mal gegeben hat. Er hat dann ihr halt erzählt, Heidi ist meine große Liebe und vergessen kann ich sie wohl nie. Und das ist ja bei uns so gegenseitig gewesen. Weder ich konnte ihn vergessen, noch konnte er mich vergessen. Wie soll es jetzt weitergehen, Heidi? Ja, das ist so, es sollte eigentlich so, wir hatten schon geplant, dass wir wieder zusammenkommen, dass er hierher zieht. Er wollte eigentlich da alles aufgeben, wollte wollte sich scheiden lassen, wollte seine Familie verlassen, was ich mir... Also eigentlich gar nicht gedacht habe, dass er das schaffen kann. Wie, das hat er schon gesagt, nachdem ihr euch nur zweimal getroffen habt? Nein, Entschuldigung. Wir haben uns noch zweimal getroffen und da ist die Liebe halt wieder entfacht. Und dann war das halt so, dass im Laufe der Monate, dass sich das so entwickelt hat, dass wir zusammenleben wollten. Wie ist denn jetzt der absolute Stand der Dinge heute? Ja, der ist so, dass er hat sich dann, trotz dass er es mir versprochen hat, sich zu trennen, war auf der Suche nach einer Wohnung. Und dann hat seine Frau durch Zufall einen Brief von mir bekommen. Und ja, ich sag so, die Ehe hat er mir halt so erzählt, die Ehe ist seit 6 Jahren schon nicht mehr... Also Resultat des Ganzen ist, dass ihr jetzt doch nicht zueinander kommt. Richtig, wir kommen, wir waren zusammen und er hat dann von heute auf morgen gesagt, ja, ich schaff das nicht, ich kann meine Familie nicht verlassen. Ist jetzt euer Kontakt ganz zerrissen wieder? Ja, er hat mich einmal danach wieder angerufen, obwohl wir abgemacht hatten, dass wir telefonieren miteinander, aber ich bin auch so der Meinung, dass ich ihn da nur nicht stören will. Er hat sich ja nun für seine Frau entschieden. Und du liebst ihn immer noch? Oh, ich liebe ihn immer noch. Auch immer verbunden? Und wer weiß, vielleicht sogar dann wirklich für die Zukunft dann auch, ne? Also das ist nicht nur so eine Vergangenheitsgeschichte, dass ihr so lange miteinander... Nein, ich denke, das wird für die Zukunft für immer so bleiben, weil ich meine, wenn Gefühle 12 Jahre da sind, ist klar, in den nächsten paar Jahren weg sein. Aber jetzt muss er erstmal darüber hinwegkommen. Liebe Heidi, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, dir auch. Ciao. Inge, 48. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Ich sehe deine Sendung öfters und finde sie sehr interessant. Danke. Und heute geht das Thema ja auf ewig verbunden. Ja. Und ich war also 5 Jahre alt und wir waren im Sommer baden und da war ich mit mehreren Mädchen, die setzten mich auf den Autoreifen mitten im Fluss. Mhm. Ich rutschte durch und wäre in diesem Fluss ertrunken. Mhm. Nun war da ein Mädchen dabei, das war 15, die wohnte bei mir im Haus. Und die ist dann nach mir getaucht. Mhm. Und ich habe mich so in meiner Todesangst an sie geklammert, wir wären bald beide ertrunken. Mhm. Und dieses Mädchen ist dann nach Amerika gezogen. Und ich habe 10 Jahre lang nach... Aber dieses Mädchen hat dich dann letztendlich gerettet? Ja. Dieses Mädchen? Ja. Ja. Also wir sind durch Glück dann ans Ufer gekommen. Mhm. Und sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Mhm. Und die hat dann geheiratet und ist mit ihrem Mann nach Amerika. Und ich hatte so einen Drang, sie zu sehen, dass ich immer nach ihr gesucht habe. Mhm. Und durch Zufall ist eine Tante mal, ich arbeite in der Bank, und da ist sie in die Bank gekommen und da fragte ich, und die hat mir dann die Adresse von ihr gegeben. Zufall. Durch Zufall, ja. Und ich habe sie dann gleich angerufen. Und wir haben dann ein Treffen vereinbart, also sie ist dann hierher gekommen und wir haben uns getroffen und jetzt ist es so, dass ich einmal rüberfliege und sie kommt wieder rüber und seitdem sind wir zusammen und wir sind also dadurch jetzt ewig verbunden. Also es ist jetzt eine Freundschaft entstanden? Ja, ja. Also es ist eine Freundschaft entstanden, ja, die praktisch ewig jetzt hält. Ja. Und jetzt am 30. April werde ich sie wieder besuchen. In Amerika? In Amerika, wo lebt sie in Amerika? Sie lebt in Indiana, ja, in Neu-Albany. Aha. Ja, und toll, toll. Ja, also das ist halt jetzt eine menschliche Liebe. Ja. Keine ja intime Beziehung, ja, sondern halt eine richtig menschliche Liebe. Ja. Ihr seid richtig gute Freundinnen. Ja, wir sind richtig gute Freundinnen. Und unsere Männer, die sind also auch jetzt befreundet zusammen. Und es ist also richtig schön, dass man praktisch nach dieser langen Zeit, nach 43 Jahren, immer noch Verbindung hat. Wie heißt die Freundin? Die heißt Hilde Tornesch. Hilde. Die Hilde, die dir das Leben gerettet hat. Genau. Schön, dass du es uns erzählt hast. Ja. Tschüss, Inge. Ich wollte eigentlich mal, dass sie vielleicht eine Lebensrettungsmedaille bekommt, aber das ist wahrscheinlich schon zu lange her. Kann sein, weiß ich auch nicht. Naja, es ist auch nicht so wichtig. Alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Jetzt ist am Telefon die Petra, die ist 26. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Domian. Hörst du mich? Ja, gut. Ja. Leg los. Ja, also ich bin 26 und ich habe eine Zwillingsschwester. Mhm. Und ja, das Leben als Zwilling ist schön und es ist auch schwer. Ja, seid ihr eineiige Zwillinge? Ja, das wissen wir nicht so genau. Wie? Weiß man das nicht genau? Sieht man das nicht sogar? Ja, okay. Ich meine, ich bin in Rumänien geboren. Ich wohne erst seit 14 Jahren in Deutschland. Ja. Und da gab es die ganzen Techniken nicht und es gab Komplikationen und das weiß man nicht. Also aber wir könnten das nachprüfen lassen über Blut. Ja, aber seht ihr euch denn wirklich ganz exakt ähnlich? Ja. Also besteht dann noch überhaupt ein Zweifel? Das weiß ich gar nicht. Besteht dann nicht, ist es dann nicht klar, dass man eineiig ist, wenn man eigentlich ganz nicht. Es gibt auch zweieiige Zwillinge, so, die sich ähnlich sehen können und es gibt auch eineiige, die sich gar nicht so ähnlich sehen. Also es gibt Unterschiede. Also das ist ja nun wirklich ein ganz klassischer Fall, ne? Ihr seid nun auch immer wirklich verbunden miteinander als quasi als Teil, jeder ist ein Teil des anderen, ne? Ja. Ja. Aber es ist halt irgendwie, also ich meine, ich wohne jetzt mit meinem Freund ein Jahr zusammen. Und ja, da habe ich auch schon gemerkt, da gibt es dann so Eifersüchteleien. Mhm. Meine Schwester ist eifersüchtig, dass ich ihm jetzt näher stehen könnte und er ist eifersüchtig, dass ich ihr näher stehen könnte. Also die Schwester lebt auch in deiner unmittelbaren Umgebung? Ja. In der gleichen, im gleichen Ort, ja. Ja. Wem erzählst du mehr, was so an intimen Dingen vor sich geht in dir, Probleme, Emotionen, deinem Freund oder deiner Schwester? Ich denke mal, es kommt darauf an, was es ist. Mhm. Also ganz bestimmte Sachen, das erzähle ich dann zuerst meiner Schwester. Mhm. Also das ist dann so der erste Anlaufpunkt. Und wenn es jetzt was anderes ist. Aber ich denke mal, da wo ich meine, eher verstanden zu werden oder wo ich meine, ja, das bringt mir jetzt mehr. Es gibt ja wahrscheinlich auch Dinge, die nur ihr beiden miteinander versteht, ne? Ja, es gibt aber auch Dinge, wo ich ganz genau weiß, die denkt genau wie ich und das ist mir dann keine Hilfe. Ich brauche dann eine andere Meinung. Mhm. Und das ist dann immer so ein Zwiespalt. Würdest du sagen, dass du deine Zwillingsschwester wirklich liebst? Ja, schon. Mhm. Also das ist so schlimm. Also ich meine, das war schon als Kind so, wenn ich jetzt ein Stückchen Schokolade habe und es war noch so klein, die Hälfte war immer für sie, das war automatisch so. Ich musste gar nicht überlegen. Und auch wenn ich noch so einen Hunger hatte, also das war einfach so ein Automatismus. Und es ist auch ganz, ganz klar, dass ihr immer so zusammen, also zumindest in einer näheren Umgebung, wohnen werdet. Ist das ja, klar? Wir studieren auch dasselbe. Ja, das ich meine, ich war schon immer der Vorreiter, also ich habe immer alles zuerst gemacht und gekonnt und also der schnuppert. Also eine Trennung wäre schauderhaft für dich als Vorstellung? Schwer, also ich meine, ich merke es ja jetzt, dadurch, dass ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, auch die auch meine Geschwister und die Eltern, die reagieren alle sehr negativ. Bist du denn auch eifersüchtig auf einen Mann, den deine Schwester kennenlernt und mit dem sie näheren Kontakt hat? Vielleicht kann man nicht Eifersucht nennen, aber ich meine, wenn sie ihn dann vorzieht bei irgendwas, wo ich jetzt ganz gerne mit ihr machen würde, dann ist man schon traurig. Habt ihr beide auch schon mal euch in einen und denselben Mann verknallt? Nee, das war noch das nie noch der nicht. Fall. Dann wird's heftig, was? Ja, das wäre schon dann wird's heftig. Aber Gott sei Dank, wir haben zwar denselben Geschmack. Oh, aber das ist derselbe Mann war es noch nie. Dann kann man nur hoffen, dass es auch so bleibt, ne? Ja. Liebe Petra, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Mach's gut. Mhm. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Thema auf immer verbunden.